Widow hat eine Gitarre entwickelt, sie sogar patentieren lassen, die Streamliner, die aussieht wie ein ineinander verschobenes Yin und Yang, sehr Art Deco. Mit Roy Orbison hat er ebenfalls diverse Platten gemacht und erlebt, 45 Minuten südlich von Nashville. Well, first of all, after Fleetwood Mac and after my solo record, we're getting into about 93, 94 here, and things started to really slow down in Los Angeles as far as the recording. Nun, nach Fleetwood Mac, nach meiner ersten Solo-CD, als es dann 1993, 1994 wurde, liefen die Dinge in Los Angeles ziemlich langsam. Was die Aufnahmen und meine Möglichkeiten anging, es wurde weniger, wie ich das damals lange nicht erlebt hatte. Meine Frau und ich fragten uns, wollen wir hier wirklich unser ganzes Leben verbringen? Wir hegten Zweifel. Dann hatten wir 1994 ein schlimmes Erdbeben. Meine Frau und unser Sohn waren verängstigt. Ein paar Monate später bekamen wir unsere Tochter. Und ich war auf Tournee mit Stevie Nicks in dem Sommer, glaube ich. Und während dieser Zeit bekamen wir ernsthaft den Gedanken, woanders hinzugehen. Ich sah mich um, ich wollte in die Nähe einer Music-Business-Stadt. Die drei, die wir haben, sind New York, Los Angeles und Nashville. Ich sah mich also in New York um und stellte fest, es war sehr teuer, sehr teuer. New York City, Los Angeles und Nashville. So I first looked around New York and I found that it was very expensive. Very expensive. And if I wanted to move, I wanted to move to someplace beautiful and get some land. Wenn ich umziehen würde, dachte ich, wollte ich ein bisschen Land in der Natur, außerhalb der Stadt. In New York hätte ich für das, was ich anlegen wollte, nicht viel bekommen. Mit der Tournee kamen wir dann in die Nähe Nashvilles. Wir hatten einen Tag frei. Ich erkundigte mich hier und dort und merkte, Mann, hier bekommst du für dein Geld eine ganze Menge. Und es war schön. Ich war in der Lage, 20 Morgen Land zu kaufen. 20 Morgen Land, für mich ein Naturschutzpark. Ich lebte in einer winzigen Wohnung bisher. Wir zogen um und ich baute ein eigenes Haus. Ich meine, nicht ich, ein Architekt. And then we moved and I built my own house. I didn't build it, but I had a builder build our house. And I think I went there more optimistically that Nashville was going to be open and welcoming to. Ich war, was die Arbeit betraf, recht optimistisch und dachte, Nashville sei vielleicht sehr offen, was Musiker von außerhalb betreffe, aber tatsächlich war es nur Country. Ich dachte, dass sie sich vielleicht ein bisschen weiterentwickelt hätten, weg von dem, was immer im Radio gespielt wurde. Bands wie die Mavericks schienen Country verändert zu haben, aber was ich dann erlebte, war, dass diese Veränderungen wieder angehalten wurden und die einzige Veränderung bestand in Garth Brooks damals. Ja, ich dachte, ich bekäme einen Schub, doch eine Handvoll munterer Produzenten und Musiker machten so gut wie alle Arbeit. Und fast alle Arbeit in Nashville ist Country-Musik. Wirklich nicht meine Sache. Ich musste somit eine Entscheidung treffen, zu versuchen, mich da einzubringen oder mit dem weiterzumachen, was ich immer gemacht hatte. Producers and musicians who do most of the work, and most of the work that is done in Nashville is Country-Music, which is not really my thing. Anyway, so I had to make a conscious decision to either try to blend into that somehow or to just somehow continue doing what I've always done. And so far that's working for me. Even though I live in Nashville, I don't. Bisher arbeite ich für mich. Selbst in der Nähe Nashvilles arbeite ich nicht da. Ich fahre nach Los Angeles, spiele bei Bonnie Raitt, John Fogerty, mache meine CDs in Europa, hoffe, sie in den USA zu veröffentlichen. Ich meine, all die Jahre erlauben mir, meine Arbeit fortzusetzen und es nicht auf Nashville ankommen zu lassen. Aber ich mag den Ort, an dem ich lebe. Auf dem Land, grün, Kühe, nett. And not have to depend on Nashville for a living. But I love where I live. It's beautiful and it's in the country and it's very green and I have cows out there and it's pretty. In der Nähe der Tour der Stars, die man in Nashville mit einem Bus machen kann, vorbei an den Häusern und Farmen von Johnny Cash, Dolly Parton. yeah, well, my bass player that's working with me on this tour has played for Johnny Cash for years, many years. der Bassist, der jetzt bei mir ist, mein Video, der war jahrelang bei Johnny Cash und ich habe tatsächlich mal für Dolly Parton gearbeitet. Ja, wirklich fast ein ganzes Jahr, am Wochenende. Sie hatte eine Band aus Los Angeles. Sie ist eine liebenswerte Person, die beste Country-Sängerin, die es gibt, aber das war nichts für mich. Country singer there is, I think. I saw that that was not for me. Das Interessante daran ist Folgendes. Er sieht sich als Bluesmusiker und steht gleichzeitig in einer Reihe mit James Burton, dem erwähnten Clarence White, Albert Lee, Country-Gitarristen. Diese Attitüde. Well, let's go back again to early times. James Burton was a big influence on me. From the Ricky Nelson era. Tja, sagt er, wenn wir nochmal zurückgehen in die frühen Zeiten, James Burton war ein großer Einfluss aus der Ricky Nelson-Ära im Fernsehen, da war er jede Woche. Aber jeder Gitarrist wollte spielen wie James Burton, ja, es gab schließlich noch keinen Eric Clapton. James Burton war der Leadgitarrist. Ich kannte einen Typ, bisschen älter schon damals, der hatte eine Telecaster, der wusste, wie man die Saiten zieht, der erzählte immer von James Burton. Benutze dünne Saiten, die sind dehnbarer. Meine ersten Gitarren waren alle Telecasters. Ich wollte ein Telecaster-Gitarrist werden. Albert Lee war auch von James Burton beeinflusst. Jimmy Bryant, den ich früher in Los Angeles immer im Sundance Saloon gesehen habe. Ein Club mit Don Everly. Glenn Campbell war oft da. Buddy Emmons, der Steel-Gitarrist. Ich meine, ich habe da ebenfalls jede Woche gespielt. Oh, people like Glenn Campbell would come out there and Buddy Emmons, the great steel player. So I see him every week. I'd play the same club every week, you know, and that was very happening at that in the early 70s. Dieser Telecaster-Stil war angesagt in den frühen 70ern. Die Eagles waren populär, Linda Ronstadt, all die Rock'n'Roll mit Country vermischten. Eine Zeit lang passte ich da rein, aber irgendwann dachte ich, das machen so viele, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Ich will zurück zu B.B. King, zu dem Kram, den ich von den Rolling Stones hatte. Muddy Waters, das schien das, wo mein Herz war. Obwohl ich das andere Zeug spielen kann, ich kann das an- und ausschalten. Ich habe nur bewusst entschieden, nicht so wie die zu klingen in der letzten Zeit. That seemed to be more where my heart was. Although I can play that stuff, I can turn it on and off, I've consciously tried not to sound like them.